Im Frühling sterben. Dritter Teil. Walter fuhr den Wagen langsam an einer vernichteten Nachschubkolonne vorbei. Reifen qualmten. Tote Soldaten hingen aus den Führerhäusern. Berge von Brot zerfielen im Regen. Immer wieder musste er bremsen und zurücksetzen, um den Dreitonner durch enge Kurven zu manövrieren, wobei er manchmal ins Rutschen kam und gegen Bäume oder Felsvorsprünge stieß. Dann hörte er die Verletzten auf der Ladefläche stöhnen. Und obwohl es kühl war an dem späten Abend, brach ihm der Schweiß aus. Der Infanterist, der neben ihm saß, hatte den Kopf und das rechte Auge verbunden, konnte noch gehen und beide Arme bewegen. Jeder andere Soldat in seiner Lage hätte eine Tetanusspritze bekommen und wäre wieder in den Kampf geschickt worden. Doch sein Vater, Hauptsturmführer Greif, Kommandeur der Versorgungseinheit, hatte wohl irgendwelche Fäden gezogen. Wie viele Verletzte liegen auf unserer Ladefläche? 6? Wieso? Nur so. Willst du eine Pervitin? Nee, danke. Nicht für meine Nerven. Ich hab's versucht. Nach einer Pervitin war ich 3 Tage lang wach. Und mein Herz schlug irgendwo in den Wolken. Na, das ist doch der Sinn der Dinge. Deswegen bin ich wahrscheinlich noch am Leben. Wenn du pennen willst, musst du Meronal schlucken. Magst du welche? Nee, lass mal. Da wird man von dem Teufelszeug immer scharf. Du frisst ein paar Pervitin und denkst nur ans Hacken. Der größten Scheiße. Das Blut der Kameraden spritzt dir ins Gesicht. Du rammst dem Ivan dein Seitengewehr in den Bauch und kaum kannst du wieder atmen, träumst du von Badeschaum und prallen Ärschen. Dabei ist man taub da unten. Wie ein Kreis. Mit Anfang 20 kriegst du keinen mehr hoch. Mann, was rauchst du denn da für ein Kraut? Na, Papirossa. Die stinken wie verbrannte Matratzen. Das werden wir bald in den Lagern rauchen. Wenn überhaupt was. Habt ihr noch richtige Zigaretten? Heimliche Reserven? Ach, wie soll ich das wissen? Musst du einen Vater fragen. Vater ausgerechnet. Den werde ich nicht mal um ein Glas Wasser bitten, den alten Sack. Dass ich für den Rest meines Lebens mit einer schwarzen Binde rumlaufen muss, habe ich ihm zu verdanken. In der Etappe, da hätte ich eine ruhige Kugel schieben können. Heeresversuchsanstalt Kummersdorf. Nicht weit von zu Hause. Meine Mutter hatte das gedeichselt. Die mochte mich mehr als ihn und das fuchste den Alten. Ich hab Angst, dass ich verweichliche und ein Hinterlader werde. Schön kalt duschen, rohes Fleisch aufs Brot und renn an den Feind. Verstehst du? Ja. Die alte Schule. Ja, und ehrlich mich versetzen. Kampfgruppe, nein. Nur Schweinebacken und Sadisten. Mich hart gemacht, klar. Aber ein 175er bin ich trotzdem geworden. Auch an der Front. In der Todesangst will jeder noch mal alles erleben. Und das habe ich ihm auch geschrieben. Aber jetzt, wo meine Mutter tot ist und unser Haus in Jena ein Haufen Asche, jetzt wird er sentimental und macht auf Familie. Ich scheiß da drauf, das kannst du mir glauben. Wo hast du denn gekämpft? Auch in Stuhl Weißenburg? Sicher. Mitte Februar. Ein Höllenkessel. Mehr als ein Viertel des Regiments ging drauf. Der Ivan mit absoluter Lufthoheit. Aber von unseren Fliegern nicht ein Furz. Auch kein Nachschub. Wir haben das blutige Brot aus den Provianttaschen der Toten gefressen. Und als wir das Kaff mal wieder verloren hatten, hieß es, wir wären unwürdig, den Divisionsnamen zu tragen. Führerbefehl! Ärmelstreifen abtrennen. Da hatte er wohl vergessen, dass die längst entfernt waren. Es sollte ja bis zum Angriff geheim bleiben, wer aufmarschiert. Ebenfalls eine Order von ganz oben. Aber unser Arloff ist eben ein gründlicher. Jeder Feind wird zweimal geköpft. Wieso fragst du nach Stuhlweißenburg? Komm schon. Jetzt geh wieder an. Ach, na prima. Das war's. Wird eine kalte Nacht hier draußen. Du meinst, wir müssen hier bleiben? Mitten in der Wildnis? Ja, wo sonst? Aber die werden schon jemanden schicken, wenn wir nicht zurückkommen. Aber das kann dauern. Viele Partisanen gibt's nicht, falls du laufen willst. Allerdings ist die Gegend voller Feldjäger. Sorte Heldenklau. Die zeigen dir dann die Richtung. Wir haben einen Getriebeschaden. Tut mir leid. Aber wahrscheinlich holt man uns bald ab. Werft mal eure Feldflaschen her, ja? Hier gibt's jede Menge frisches Wasser. Nachdem Walter die Männer versorgt hatte, auch ein Verband musste neu fixiert und verkotetes Stroh von der Ladefläche gekratzt werden, wusch er sich die Hände und kletterte wieder ins Führerhaus. Er dimmte die Lampe, stellte sie unter die Armaturen und Jochen zog eine kleine Flasche aus seinem Gepäck und schnitt das Siegelwachs vom Korken. Russischer Wodka. Mein letzter Gefangener war ein Offizier. Er hat mir das Foto seiner Kinder gezeigt und dann den Fuse. Ich hätte ihn auch laufen lassen. Konnte ein bisschen Deutsch. Aber die lieben Kameraden, das... Ach, vergiss es. Ja. Danke. Hast du eine Freundin? Ja, hab ich. Liesel. Sie wohnt auf dem Hof, auf dem ich arbeite. Ist mit ihrer Mutter aus der Danziger Gegend geflohen. Ganz schön frech, die Kleine. Eine Zigeunerin. War aber auf der Realschule. Na dann. Mein Vater wollte mich immer mit der Tochter seines Kompagnons verbändeln. Aber ich sag dir, ich hasse diese rechtwinklige Scheiße. Weißt du, ich bin eher im Konfusen zu Hause. Künstler wollte ich werden. Frei durch die Welt ziehen und festzaubern, was mir gefällt. Das kann ich jetzt auch begraben. Oder hast du schon mal einen einäugigen Maler gesehen? Ich weiß nicht. Wie steht's mit deinem Alten? Ist er auch beim Baras? Ja, Waffen-SS. Mhm. Als Wachmann. Aber zuletzt war er in einem Strafbataillon bei Stuhlweißenburg. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch lebt. Lange nichts von ihm gehört. Da würde ich mir auch nicht zu viele Hoffnungen machen. Die ganze Gegend ist ein Soldatenfriedhof. Wenn die Panzerketten durchdrehen und sich in den Dreck wühlen, dann fliegen russische und deutsche Knochen in die Luft. Aber vielleicht hat er ja Glück. Der Ort ist gerade wieder in unserer Hand. Ist eigentlich ganz hübsch da. Alte Gebäude voller Gold und Stuck. Nur diese Ungarn-Deutschen, die haben wirklich einen Hau. Also jedenfalls die Kerle. Die tragen alle Quadratbärtchen und Seitenscheitel. In jedem Postamt sitzt ein Hitler. Wirklich? Ja, wirklich. Mein Vater hat auch so eine Rotzbremse. Ist aber nie politisch gewesen. Er suchte nur Arbeit. Mit dem Bärtchen haben sie ihn sofort genommen. Oh, Jochen! Ach, am Balaton hat es mir am besten gefallen. Dieses Licht über dem See und zwischen den Bäumen. Das hatte so einen Frieden, Mann. So einen Frieden. Es war einfach stärker als alle Granaten. Es war die jähe Stille, die Walter weckte. Jochen hatte sich eine Felddecke bis unters Kinn gezogen und schnaufte leise. Weit entfernt flog ein einzelner Jagdbomber nach Norden. Sein Motor war an diesem Hang nicht zu hören. Und das gefeuert wurde aus den Bordkanonen, ließ nur der Rauch vermuten, der hier und da in die Höhe stieg. In den ersten Strahlen der Sonne sah er wie Ziegelstaub aus. Die Maschine wurde kleiner, doch da drehte das Flugzeug auch schon bei. Jochen, wach auf! Jochen! Jochen, wach auf! Los, komm raus! Jochen! Jochen! Ich schlinge die Arme um Jochen, zerre ihn aus dem Henschel und lasse ihn rücklings gegen den Hang fallen. Da bersten auch schon die Scheiben und die Geschosse durchsieben das Blech. Mit dem knackenden Stanzen folgt das kalte Pling der Querschläger. Die Verwundeten schreien auf, als zwei Reifen platzen und der Laster sich zur Seite neigt. Auch die Plane wird von Kugeln zerfetzt. Und dann sind die roten Sterne auf den Flügeln über uns. Der Bombenschacht schien leer zu sein. Die letzte Garbe fetzte Rinde von den Eichen und hackte Löcher in den Schotter der Straße, ehe auch sie über den Henschel strich. Jochen wollte aufstehen, doch Walter, dem Zweige und Wurzeln im Gesicht hingen und Grabenwasser in die Stiefel floss, hielt ihn umklammert und lauschte der Einmotorigen nach. Männer, hört ihr mich? Kameraden, hört ihr mich? Von der Ladefläche kommt kein Laut. Ich stoße Jochen fort und raffe die Reste der Plane zur Seite. Der Firstbalken ist geknickt und die blechbeschlagenen Bohlen zwischen den Strohlagern haben daumendicke Löcher, durch die das Blut auf die Straße trieft und sich mit dem Benzin vermischt. Keiner der Männer reagiert. Ich steige hinauf und starke über die verdreht daliegenden Körper. In den Augen noch das jähe Entsetzen oder ungläubige Staunen, das sie wach und lebendig aussehen lässt, legte sich bereits ein Ernst auf ihre grauen Gesichter, der nicht von dieser Welt zu sein schien und keinen Zweifel mehr erlaubte. Ein Offizier, das neue eiserne Kreuz am Brustverband, krampfte die Faust um ein Foto, auf dem ein Mädchen lächelte. Und nachdem Walter bei jedem Soldaten die Halsader betastet hatte, zerbrach er die perforierten Erkennungsmarken an den Ketten, steckte sich die Hälften in die Tasche. Er kletterte von der Ladefläche und zog eine Schaufel und eine Hacke unter dem Führerhaus hervor. Komm, Jochen, hilf mir graben. Jochen aber gab keine Antwort. Er stand in Strümpfen auf der Straße, zog die Pillendose aus dem Mantel und schüttelte sie nah am Ohr, während er in die Ebene hinunterblickte, wo Rauch aus den Schornsteinen der Bauernkarten stieg und Fische aus den Teichen ins Frührot sprangen. Mensch, Fiete, was machst du denn für Sachen? Hatta, du hast dir ja mal Zeit gelassen. Sehr lustig. Das Gloss nicht so entgeistert. Ich kratz schon nicht ab. Hast du mir keine Blumen mitgebracht? Schau mal, mein schöner Verband. Kommst du damit nach Hause? Ach was, war nur ein Splitter unterm Schlüsselbein. Wenn die Wunde sich nicht entzündet, bin ich bald wieder verwendbar. Vor einem Jahr wäre das ein Heimatschuss gewesen, mit Kur. Aber jetzt? Mann, ich hab Maschinengewehrschützen auf Krücken und einarmige Panzerfahrer gesehen. Und Schlimmeres. Ja, dabei weiß inzwischen jeder, dass dieser Krieg nichts mehr bringt. Unsere Offiziere werfen ihren eigenen Leuten Handgranaten in die Hacken, damit sie überhaupt noch angreifen. Mensch, Fiete, ich habe richtig Angst gehabt um dich. Was machst du denn eigentlich hier, du Milchsoldat? Bist du nicht in der Fahrbereitschaft? Ja, da sollte ich sein. Aber wahrscheinlich müssen wir nicht raus heute Nacht. Jedenfalls nicht mit Munition. Die ziehen die Hauptkampflinien in unserem Abschnitt zurück. Zurückziehen darfst du nicht sagen. Sie bereiten einen Stoßangriff vor und dazu musst du eben Anlauf nehmen. Genau. Hier, statt Blumen. Hab leider den Senf vergessen. Alter. Kasseler Braten. Heiliges Kanonenrohr. Bislang dachte ich immer, an der Front ist Sterben das Ärgste. Aber das stimmt nicht, Alter. Das ist überhaupt nicht wahr. Wenn man Glück hat, ist Sterben ein Fingerschnippen. Dass du kaum Schlaf kriegst und nie weißt, ob Nachschub durchkommt, ist viel furchtbarer. Den Gedanken, hungrig massakriert zu werden, kannst du kaum ertragen. Satt essen will man sich noch einmal, bevor man für nichts und wieder nichts drauf geht. Für Großdeutschland meinte ich natürlich. Danke, Mann. Ich schuld dir was. Ach, Quatsch. Übrigens, mein Vater ist gefallen. In einem Strafbataillon nicht weit von hier. Vorgestern kam das Telegramm. War wohl anständiger, als ich dachte. Aber das kann ich ihm jetzt nicht mehr sagen. Tut mir leid. Das wünscht man keinem. Ich habe ein paar von diesen Himmelfahrtskommandos gesehen. Die armen Teufel werden ohne Deckung in den größten Schlamassel geschickt. Oft nur, um ein feindliches MG abzulenken. Ja. Konntet ihr miteinander? Mochtest du ihn? Naja, ein Vorbild war er nicht. Gesoffen hat er und geprügelt und meine Schwester betatscht. Aber manchmal sind wir zu zweit an die Ruhr, zum Fischen. Er hat einen Räucherofen im Keller. Seine Drachen aus Laternenpapier flogen immer am höchsten. Schön. Später, als ich mich wehren konnte gegen seine Schläge, haben wir kaum noch geredet. War komisch. Seit ich weiß, dass er tot ist, wächst mein Bart viel schneller. Muss mich jetzt jeden Tag rasieren. Außerdem ist irgendwas verkehrt mit mir. Ich habe dauernd Angst. Richtigen Schiss, bevor wir rausfahren. Ich glaube, das ist normal, Atta. Er hat dich bestimmt geliebt. Väter können gar nicht anders. Und wenn sie weg sind, fehlt dir was. Ein Schutz oder so. Was Geheimnisvolles. Und du kriegst Muffe und heulst. Aber irgendwie wirst du auch stärker. Hätte ich nichts gegen. Was liest denn da eigentlich? Die heimliche Stadt. Ist das erlaubt? Keine Angst, Häuptling. Sind nur Gedichte. Die stürzen den Staat schon nicht um. Zu rauchen? Hast du wahrscheinlich nichts dabei, oder? Klar. Hier. Oh, war stolz. Ah, Fiete! Komm, wir müssen hier raus! Komm hoch! Komm weiter! Der Himmel über dem Park war hell. Die Augen tränten in dem Gluthauch und nahmen den Fliehenden die Luft. Die Russen hatten den Stadtteil an der anderen Seeseite mit Phosphor bombardiert. Festgeklebt auf dem schmelzenden Straßenbelag verbrannten Soldaten in schwarzem Rauch. Von Flammen wie von Schleierfetzen umhüllt, rannten Frauen über die Promenade, warfen ihre brennenden Kinder von der Mauer und sprangen blindlings nach. Bäume loderten. Glocken läuteten Sturm. Doch die hohen Fontänen der Löschtrupps verdampften, ehe sie ihr Ziel erreichten. Das Echo der 8-8-Kanonen hallte über den See. Und irgendwo hinter ihnen war der heulende Sinkflug eines getroffenen Bombers zu hören. Unzählige Menschen wälzten sich im Wasser. Das brodelte, zischte, dampfte. Und kaum tauchten sie wieder auf und wankten ans Ufer zurück, reagierte die Chemikalie erneut. Der Kautschukfilm auf ihrer Haut entzündete sich am Sauerstoff. Ein bläuliches Flackern. Und wenn die Verzweifelten, deren Schreie immer schriller herübergellten, nach den Flammen schlugen, hafteten die an ihren Händen und sie verteilten sie noch mehr. So, dass ihnen nichts blieb, als wieder still in das eisige Wasser zu sinken. Kirche als Kuhstall. Kluge Idee. Schon. Aber der alte Tamling wird uns kreuzigen, wenn er diese verschissenen Ärsche sehen müsste. Sind die Viecher leer gemolken? Scheint so. Warte. Ach, hier ist eine trächtig. Hochträchtig. Die kommt bald nieder. Na dann her mit der Biestmilch. Hier ist eine Schale. Sehr gut. Ortrud hat geschrieben. Und bei denen ist auch schon Philippi am letzten. Der Gasthof hat einen Volltreffer gekriegt. Und auch der Kahn ist hin. Sind aber alle heil geblieben. Und jetzt denkt mein Mädchen an eine Ferntrauung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Im Standesamt legen die einen Helm auf den Tisch. Und das bin dann ich. Hier, komm. Nimm du mal den ersten Schluck. Wie würdest du eigentlich türmen? Mit einem Motorrad, oder? Da ist man wendig. Ich würde gar nicht abhauen. Jedenfalls nicht hier. Die Straßen sind verschlammt, bis zur Reichsgrenze ist alles flach. Keiner kann sich verstecken. Die Feldjäger sehen jeden auf 1000 Meter Entfernung und knüpfen dich sofort auf, ohne Prozess. Das sind richtige Sauhunde. Wahrscheinlich riskierst du weniger, wenn du dich raushältst bis zum Schluss. Oder reib dir Dreck in die Wunde. Ja, vielleicht kriegst du Fieber und Schüttelfrost und bist nicht mehr einsatzfähig. Das machen einige. Das, meine Damen und Herren, war der gute Rat zum sicheren Ende. Der Strick ist Ihnen zu eng, die Kugel zu schnell. Nehmen Sie doch eine leckere Sepsis, 3 Wochen Krämpfe auf dem Krankenbett, schön warm in der eigenen Scheiße und schließlich hören Sie die Engel singen. Für Parteigenossen gratis, Menschen zahlen mit dem Leben. Lisbeth hat seit Wochen nicht geschrieben. Seit wir ausgerückt sind. Hoffentlich ist da nichts passiert. Ah, Urban, nicht wahr? Walter Urban, Fahrdienst. Wo waren Sie gestern Abend? Wieso? Wie ich höre, haben Sie sich unerlaubt aus dem Quartier entfernt. Das bedeutet? Genau. 3 Stunden Strafexerzieren für die ganze Stube. Immer schön unter dem Stacheldraht durch. Ihre Kameraden werden Sie richtig lieb haben. Also, ich... Schon gut. Sie sind ja da. Stehen Sie bequem. Danke, Hauptsturmführer. Mein Sohn hat mir erzählt, was er Ihnen verdankt. Oder was ich Ihnen verdanke, könnte man auch sagen. Eigentlich war Ihr Verhalten pflichtgemäß, eine Selbstverständlichkeit. Doch in der gegenwärtigen Lage, in der jeder bloß den eigenen Arsch retten will, naja, ich bin jedenfalls stolz und froh, Männer wie Sie in der Truppe zu haben. Beherzte Männer. Und werde Sie für eine Auszeichnung vorschlagen. Irgendwelche Einwände? Naja... Wenn Sie erlauben, ich will nicht undankbar sein, Hauptsturmführer, wirklich nicht. Ich weiß die Ehre zu schätzen, aber vielleicht, ich meine, könnte ich stattdessen vielleicht ein paar Tage frei bekommen? Sie wollen was? Tut mir leid, Junge. Das ist nun wirklich nicht drin. Sie sehen ja, was hier los ist. Da kriegt man eher Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten. Niemand darf nach Hause. Nicht mal ich. Nein, nein. An Heimaturlaub habe ich nicht gedacht, Hauptsturmführer. Ist eh alles kaputt bei uns. Mein Vater ist vor kurzem gefallen. Bei Stuhl Weißenburg. Und ich würde gern an sein Grab. Ich meine, vielleicht finde ich es ja gar nicht. Aber ich will es doch gesucht haben. Also gut. Ausnahmsweise. Hier ist ein Marschbefehl. Stuhl Weißenburg und Bezirk. Sprechen Sie mit niemandem darüber. Gehen Sie zum Schirmmeister und lassen Sie sich ein Fahrzeug und Betriebsstoff für 3 Tage aushändigen. Keine Umwege, kein Kontakt zur Bevölkerung. Und danach will ich Sie in Abda wiedersehen, wohin wir uns vorläufig umquartieren. Das liegt südwestlich von Jörl an der Raab. Und vergessen Sie den Karabiner nicht. Für die Russen sind wir auch im Urlaub Verbrecher. Danke, Hauptsturmführer. Da hättest du aber früher kommen müssen. Woher soll ich denn jetzt noch ein Auto zaubern? 2 Stöber und ein Kübel sind mir letzte Nacht zerschossen worden. Fast neue Dinger. Und jetzt? Ich könnte dir einen kleinen Esel oder ein requiriertes Damenrad anbieten. Oder du nimmst dir eine von den Meldergurken da draußen. Die sind vollgetankt. Eine BMW R75 und eine Zündapp, schlammverkrustet. Beide mit Beiwagen, doch ihre Motoren klingen einwandfrei. Ich prüfe Ölstand und Reifendruck und entscheide mich für die BMW. Ich schnalle einen Einheitskanister hinter das Ersatzrad, fahre langsam und fuhr langsam über die Brücke ins Quartier, um seinen Mantel, Marschgepäck und Proviant zu holen. Hier und da lagen verkohlte Leichen. Hell stand die Märzsonne über dem Ort. Halt! Papiere! Hier. Soldbuch und Marschbefehl. Aha. Hat jemand einen Stein im Brett? Vom Chef persönlich. Hier steht allerdings Stuhl Weißenburg, Schütze. Das liegt Richtung Kanonendonner. Oder wollten wir am Ende desertieren? Desertieren? Nein, wieso denn? Ich möchte mich nur rasch von einem Freund verabschieden. Er liegt im Spital. Im Palmenhaus? Da gibt es nur noch Tote. Alle transportfähigen Verletzten wurden heute früh nach Jör gebracht. Außerdem haben Soldaten keine Freunde, sie haben Kameraden. Und jetzt wischt ihr die Scheiße aus dem Nacken und hau ab! Walter verließ den Ort Richtung Süden. Das Land war flach bis zum Horizont. Nirgendwo Menschen, kein Vieh. Doch zwischen den verbrannten oder eingefallenen Bauernkarten längs der Straße gab es bewirtschaftete Felder. Auf bröckligem Boden schimmerten junge Maispflanzen. Und sogar die Abdrücke der Panzerketten hat man als Saatgrund benutzt. Die Sonne steht schon hoch, als ich einen Weiler in der Puste erreiche. 4 oder 5 Häuser mit Dächern aus rostendem Blech von einem Schornstein überragt. An einer Eiche vor der Kreuzung baumelt ein Gehängter, ein Soldat der Waffen-SS. Die rechte Hand ist dick bandagiert, das Gesicht mit zugekniffenen Augen und dem offenen Mund vom Straßenstaub bedeckt. Er mag in meinem Alter sein. Auf der Wange, die fast die Schulter berührt, sind Wunden wie von Schnabelheben zu erkennen. Vor seiner Brust hängt ein großes, weißes Holzschild mit der Aufschrift: Ich bin ein Feigling. Ich bin ein Feigling. So wird es so wird es allen Vaterlandsverrätern ergehen, die ihre Kameraden im Stich lassen. Sieg oder Sibirien. Walter krümmte sich auf einer Bank zusammen. Die filzbezogene Flasche als Kissen, die gefalteten Hände zwischen den Knien, schlief er über eine Stunde lang unter seinem Mantel. Am Nachmittag aß er etwas Brot mit Tubenkäse, füllte den Tank auf und machte sich wieder auf den Weg. Nachdem er das Grasland bis zu einer Anhöhe durchquert hatte, bog er auf eine gepflasterte Straße, die in ein Dorf mit einer Bahnstation führte, einem Schuppen, auf dem Wolfen stand. Und er fand den Friedhof. Das schmale, von einem Zaun umgrenzte Ehrenfeld für die Angehörigen der Waffen-SS lag am Dorfausgang und unterschied sich von dem der Wehrmachtssoldaten auf der anderen Straßenseite dadurch, dass die Querbalken der Birkenkreuze schräg angesetzt waren. Die pfeilförmige Todesrune. Auf den Spitzen die Helme der Umgekommenen. Walter schritt die Gräber ab, wobei ihm das Herz in der Kehle pochte. Kleine Holzschilder mit eingebrannten Inschriften. Hier und da lagen Blumen auf den Sockeln. Hier und da liegen Blumen auf den Sockeln. Sternhyazinthen, gelbes Fingerkraut. Den Namen meines Vaters finde ich aber nicht. An der Kopfseite des Friedhofs kniet ein Soldat und harkt die Erde. Ein älterer Mann mit Brille und Aluminiumborten an jedem Ärmel der Uniform. Er greift nach seinen Krücken, richtet sich auf. Was ist? Kann ich was für dich tun? Vielleicht. Ich suche das Grab meines Vaters. Hier ist das Telegramm mit der Todesnachricht und dem Stempel des Bataillons. Alfred Urban. Nein, Alfred Urban gibt's hier nicht. Das waren alles meine Leute. Haben letzte Woche noch fröhlich gesungen. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber Angehörige von Bewährungseinheiten kriegen selten ein Grabmal, Junge. Für die sägt man keinen Baum mehr um. Die werden verscharrt, wo sie liegen. Wenn überhaupt. Außerdem ist Stuhl-Weißenburg eine heiß umkämpfte Gegend. Und der Feind ist für Friedhofspflege nicht gerade bekannt, oder? Kaum. Ja. Dann nichts für ungut. Zigarette? Danke, ich rauch nicht. Das Land wurde hügelig. Und die Straße war nicht schlecht. Über lange Strecken sogar betoniert. Bauern warnten Walter vor russischen Fliegern. Und er suchte, wo immer es ging, die Deckung der Wälder. Oder fuhr über Knüppeldämme querfeldein. Alle 100 Meter standen getarnte Panzersperrwagen zwischen den Bäumen. Und die Männer von den Mess- und Wettertrupps begutachten mich durch ihre Ferngläser. Dann verstellt mir ein Horch ohne Dach die Richtung. Halt! Wohin willst du, Kamerad? Nach Stuhl-Weißenburg. Was suchst du denn da? Das Grab meines Vaters. In Stuhl-Weißenburg ist jetzt der Ivan-Junge. Da findest du nur dein eigenes Grab. Liebe Mutter, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin gesund. Auch wenn die feuchte Kälte einem oft zu schaffen macht. Aber jetzt wird es ja langsam Frühling, vieles blüht. Ich sitze hier in Roja, Deutsch Rosenort, in einem kleinen Postamt und es ist niemand da. Vielleicht sind die Menschen geflohen. Vielleicht haben sie Mittagspause, ich weiß es nicht. Die Heldenfriedhöfe, auf denen ich nach Papas letzter Ruhestätte suche, werden immer größer. Der Russe drückt stark und die Schlachtflieger schießen auf alles, was sich bewegt, auch auf Flüchtlinge. Wenn du die beiliegende Karte umdrehst, siehst du, wie es hier im Sommer ist, im Frieden. Den Kurhausturm musst du dir aber wegdenken. Der hat einen Volltreffer gekriegt. Danke für die Geburtstagswünsche und das Päckchen. Ich habe mich gefreut. Auf ein Wiedersehen. Dein Sohn. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.